Damit hat die Recherche die erste juristische Angriffswelle überstanden. Die zentralen Aussagen stehen. Die Kernaussage, dass in Potsdam über die Vertreibung von Millionen Menschen, darunter nicht assimilierten Staatsbürgern, gesprochen wurde, ist nicht angegriffen. Bis zum Redaktionsschluss ist nicht klar, ob die Gäste und Organisatoren aus dem Landhaus Adlon noch weitere Schritte planen, aber Korrektiv ist entschlossen, die Recherche auch weiterhin und wenn nötig bis zur letzten Instanz zu verteidigen. Der juristische Blog Internet Law schrieb dazu am 1. März 2024, die Berichterstattung von Korrektiv, Geheimplan gegen Deutschland, zu einem Treffen von Rechtsextremen, AfD-Politikern und Unternehmern in Potsdam hat hohe Wellen geschlagen und nunmehr auch zu einem juristischen Nachspiel, in allerdings sehr bescheidenem Umfang geführt. Von zwei Anträgen auf Erlass einer einstweiligen Verfügung wurde einer vollständig und ein zweiter zu zwei Dritteln vom Landgericht Hamburg zurückgewiesen. Die Kernaussagen des Korrektivartikels wurden in beiden Verfahren aber erst gar nicht beanstandet. Es gibt eine einfache Erklärung dafür. Martin Sellner trägt die Kernaussagen auch in seinen Videos im rechtsextremen Magazin Kompakt vor. Auf Kompakt geht das Buch später ein. Zwei Tage vor dem Treffen am Lenitzsee, am 23. November 2023, geht das Video Remigration, wann sagen es Reichelt und Maaßen, online. Sellner sagt darin, Deutschland sei bereit für die Remigration, denn, O-Ton, die Debatte in Deutschland hat sich verändert. Der Rahmen des Sagbaren ist klar und deutlich nach rechts gerückt. Dann folgen die Kernaussagen. Zitat: Remigration ist nicht nur Abschiebung von Illegalen, sondern ein großes, umfassendes Konzept, das sowohl Asylanten, also Asylbetrüger, Ausländer als auch nicht assimilierte Staatsbürger im Fokus hat, die in unserem Land ein großes Problem darstellen. Diese Bevölkerungsgruppen, vor allem afro-arabische, oft islamisch, aber nicht immer islamische Einwanderer, stellen deshalb ein Problem dar, weil sie ökonomisch unserem Land schaden. Und Migrantengruppen, die in diesen Bereichen überwiegen, als Asylanten, als Nichtstaatsbürger oder als nicht assimilierte Staatsbürger, die sind im Fokus einer Remigrationspolitik und dies maßgeschneidert für jede einzelne Gruppe und jede einzelne Ebene in einem Zeitraum von 5, 15 und 30 Jahren auszurollen. Zitat Ende. Sellner sagt offen, wen er vertreiben möchte, unterteilt nach Herkunft und Aussehen. Er nennt im Weiteren als Vertreibungsorte Asylstädte in Nordafrika. Am 28. Dezember 2023 folgt Sellners Video »Was tun mit Fasers Passdeutschen?«